Glasglitzerleuchtturm. Wäre zu bestellen, laut Aussage von Tochter Nummer 3. Dann schauen wir mal. 24 Euro kostet das Zeug. Felice, das sind diese kleinen Pferde. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die kann man irgendwie kämmen. Zeig mal die Pferde. Wie die ausschauen. Kommt sie gerade. Ach, die sind oben. Hast gar keinen. Ich dachte, du hättest, hast das Schiff hochgetragen. Nee, das Schiff ist noch drauf. Ach so, aber die sind die Pferde nicht mehr drauf, oder was? Ja. Aber hier sieht man die ja auch auf der, hier in der ist Zeitung. Ein Rentier. Was hast du denn da? Toller Stall, süße Kutsche, großer Bastelbogen. Wo ist das? Ist das hier in dem Heft drin? Ja. Oder ist das in dem neuen? Ja, das ist in dem Heft drin. Ja, dann können wir ja basteln, oder? Ja, aber... Wo ist denn das, dieser Bastelbogen? Ist der hier? Da drin. Hast du schon? Dein Philly-Eiszauber ist da. Jetzt überall im Handel. Das ist, glaube ich, ein extra Heft. Kann das sein? Ja. Eiszauber, das hast du gar nicht, oder? Ja, kannst du da mal nachgucken, ob du das irgendwo findest, Eiszauber. Eiszauber als Heft? Ja. Na, das Heft werden wir ja wohl irgendwo im Kiosk kriegen, oder? Da müssen wir nicht bestellen. Nee, wir müssen einfach mal, wir zwei, am Samstag das beim Bahnhof gehen. Beim Bahnhof gehen? Ja, da ins Schreibwaren laden. Ja, das können wir machen. Und Isa oder Isa Kaufhaus? Papa, weißt du, wieso ich das haben will? Mal guck, das ist hier. Das ist ein Spiel. Das ist ein Spiel. Auf geht's zu Ruby. Mhm. Na gut, dein Philly-Eiszauber. Das ist aber auch in dem Heft dann drin, oder? Was? In dem Heft ist das drin. Ja. Ja, wir könnten ja mal beim Isar-Kaufhaus, hast du da schon mal geschaut? Ob nee. Die so Dinger haben? Die haben doch auch so, nee, so ganz viel. Die haben sowas nicht. Die haben sowas echt nicht? Hast du schon geschaut? Ja. Oh, sowas. Das sind ja Sachen, du, hä? Bist du fertig? Gut. Nee, ich mache jetzt gerade ein bisschen Pause. Ich kann nachher auch noch weiterarbeiten ein bisschen. So. Wir wollten doch auf dein Konto gucken. Ja, das habe ich schon gemacht. Ich habe schon auf mein Konto geguckt. Und kannst du? Schau mal, was ich jetzt mache. Jetzt mache ich hier. Wann ist das da? In den Einkaufswagen. Wenn das geht. So, und dann gehen wir zur Kasse. Klick, klick, klick. Und dann wollen wir das an den, genau, an unsere Adresse, hätten wir das gerne, an diese Adresse versenden. Wann ist das da? Das sagt er uns gleich. Ja, das wird alles abgebucht, genau. Und das ist dann da? Das sagt er uns, wenn er hier fertig ist. Garantiertes Lieferdatum 6. September 2016. Das also ist... Heute ist der? Vierte. Heute ist der fünfte. Ist morgen der sechste. Kommt das schon morgen? Das kommt angeblich schon morgen. Wenn Sie in den nächsten 2 Stunden und 21 Minuten bestellen, pass auf, jetzt drücken wir hier mal auf, jetzt kaufen und dann hat der Papa sein Taschengeld ausgegeben für dich. Dieses Jahr habe ich mein Taschengeld noch nicht ausgegeben, weil guck, ich habe kein Fairtrade Star Stable gekauft. Diesen Monat, stimmt, ja, dafür kriegst du diesen Monat das Ding, okay? Mhm, weil ich habe ja noch ein Pferd und das ist... Ja, bei Star Stable hast du ja noch genug Zeug, oder? Mein Pferd hungert gerade, mein neues. Ja, das müssen wir auch mal wieder anschmeißen, dann die Tage, wenn mal wieder Zeit ist, ne? Mhm. So, prima, dann hast du dein Taschengeld hiermit für den Monat. Sind das die Sachen, die man kaufen kann? Oder? Das sind alles Sachen, die man kaufen kann. Amazon ist ganz, ganz schlimm. Das muss ich jetzt hier den Close-Tab. Da muss ich durchschauen. So, hier, da sind so gefährliche Dinger hier. Und ich wünsche mir... Da so Kameras. Felice. So rote Mikrofone zum ans Hemd stecken. Also Sachen sind da. Das kannst du ja machen. Dann kannst du auf der Arbeit aufnehmen. Ja, das wäre eine Idee, ne? Ja, und dann? Aber... Da habe ich jetzt heute kein Geld für noch jetzt zusätzlich. Nein, ich meine ja irgendwann. Irgendwann mal, genau. Das wünsche ich mir zu Weihnachten. So.